Wir haben nunmehr in dem chaotischen Gewoge der sich widersprechenden Quellenberichte über den Zustand Roms einigermaßen festen Boden gewonnen. Beruhen nämlich die Angaben über den trümmerhaften Zustand der Hauptkirchen Roms auf Wahrheit, dann folgt ein anderes mit absoluter Gewissheit, nämlich die Schilderungen vom Rom als Weltstadt mit großer Einwohnerzahl und gewaltigem Leben sind erlogen. Die Richtigkeit dieser Folgerung zu erhärten, wird jetzt meine Aufgabe sein. Ich entledige mich ihrer, indem ich die Psyche der beteiligten Menschen einer kritischen Betrachtung unterziehe. Immer vorausgesetzt, dass die Quellen echt sind. Man vergegenwärtige es sich noch einmal. Die Basilika St. Peter und die Laterankirche zu Rom waren, von den Örtlichkeiten Palästinas abgesehen, die heiligsten Kultstätten der Welt, welche die Christenheit besaß. Besonders die altehrwürdige Peterskirche war durch die doppelte Heiligkeit des Ortes als Märtyrerstätte und Begräbnisplatz der Christenwelt ans Herz gewachsen. Mit hohen Gnadengaben hatten die früheren Päpste diese Kirche ausgestattet. Erfreute sie sich doch der Absolution aller Sünden, das heißt eines vollkommenen Ablasses. Siehe Historisches Jahrbuch 30, Seite 17. Diese heilige Kultstätte nun soll im Laufe von wenigen Jahrzehnten zur grasbewachsenen Ruine verfallen sein, oder schärfer formuliert, unter den Augen der Christen Roms soll St. Peter sich langsam in einen Trümmerhaufen verwandelt haben. Gläubige Christen sollen es nicht verhindert haben, dass diese hochheilige Stätte zur Viehweide herabsank. Das ist eine religionspsychologische Unmöglichkeit. Mochte bei jenen Römern das Christentum noch so sehr zur bloßen äußerlichen Form erstarrt sein, mochten sie nur noch Namenschristen sein, ihre angesehenste Kultstätte hätten sie unmöglich zum Viehstall werden lassen. Ja, diese Einstellung äußerlicher Formelhaftigkeit ihres Christentums hätte sie gedrängt, gerade im äußeren Glanze ihrer ersten Kultstätten oberflächliche Befriedigung zu suchen. Das römische Volk wird eben zu einer gottlosen Räuberhorde verwildert sein, der überhaupt nichts mehr heilig war, könnte man einwerfen. Das stimmt jedoch ganz und gar nicht, denn nach einem bereits angeführten Quellenberichte sollen damals zu Rom neben anderen Kirchen 25 Mönchs-, 18 Nonnenklöster- und sogar 252 Pfarrkirchen bestanden haben. Die gesamte Geistlichkeit bei diesen Kirchen und Klöstern soll sich nach jenem Berichte aus 785 Weltgeistlichen, 317 Religiösen, 8 Äbten, 126 Mönchen und 470 Nonnen zusammengesetzt haben. Seite 39 und folgende. Mag man sich das Christentum dieser Geistlichen und der Römer überhaupt noch so veräußerlicht vorstellen, Christen auf ihre äußerliche Weise und gemäß ihrer formelhaften Einstellungen waren und wollten sie ja immerhin sein. Und sie hielten ja auch nach jenem Berichte ihre überaus zahlreichen Kirchen, mit wenigen Ausnahmen, in einem ordnungsmäßigen Zustande. Wie gesagt, wir behandeln immer diese Quellenangaben so, als wären sie echt. Diese Christen sollten nun ausgerechnet ihre angesehensten und heiligsten Kultstätten zu grasbewachsenen Trümmerhaufen haben verfallen lassen? Das ist religionspsychologisch gesehen unmöglich. Überdies wird uns noch anderweitig berichtet, welchen Eifer die Römer noch im Jahre 1308 bewiesen hätten, als es galt, die damals durch eine Feuersbrunst zerstörte Laterankirche wieder aufzubauen. Der Brand der Mutterkirche der Christenheit erschien den Römern als ein Strafgericht Gottes. Die Parteiungen und Kämpfe hörten mit einem Male auf. Leute von jedem Alter, jedem Geschlecht, jedem Stande eilten, reuige Buße zu tun. Man hielt feierliche Umgänge und die büßenden Männer geißelten sich öffentlich. Zur gleichen Zeit begann man auch rasch den Wiederaufbau der Kirche. Männer, Weiber und Kinder legten tätige Hand an, um den Schutt wegzuräumen und Baumaterialien herbeizuschaffen, auf das kein Tier dazu gebraucht und so das Heiligtum verunreinigt werde. Seite 343. Dieselben Römer nun sollten in der Folgezeit völlig interesselos und untätig dagestanden und mit angesehen haben, dass ihre ehrwürdigsten Kirchen in Trümmer sanken? Ihre religiösen Gefühle sollen gleichsam über Nacht erkaltet sein, weil der Papst nicht mehr in ihrer Mitte weilte? Und gerade an ihren heiligsten Kultstätten sollen sie urplötzlich jedes Interesse verloren haben? Das würde religionspsychologisch unerklärlich sein. Gewiss war es in erster Linie die Aufgabe der geistlichen Herren, insbesondere des Erzpriesters von St. Peter, für die Unterhaltung ihrer Kultstätte Sorge zu tragen. Aber so viel ist sicher: Wenn diese Herren in ihren Pflichten so unglaublich säumig gewesen wären, dass sie das Dach der Basilika über ihren Häuptern einstürzen ließen, so würden die römischen Bürger Mittel und Wege gefunden haben, solcher Verschändelung ihres obersten Heiligtums Einhalt zu tun. Mit welchem Eifer hatten sie doch noch im Jahre 1380 daran gemacht, die zerstörte Laterankirche wieder aufzubauen? Und arme Schlucker waren ja, wie uns die Quellen zu berichten wissen, die Römer auch keineswegs. Denn sobald es Not tat, konnten sie stattliche Heere ausrüsten. Weiter: Es kamen von jeher aus dem ganzen Abendland Scharen von Andächtigen in Rom zusammen, um an den Gräbern der Apostel zu beten. Sollten auch diese Andächtigen in jenen Jahrzehnten mit größter Gleichgültigkeit auf den grasbewachsenen Trümmerstätten der eingefallenen Hauptkirchen Roms gekniet haben? Von welcher Seite her wir auch kritisch beobachtend vordringen mögen, der grenzenlose Verfall gerade der heiligsten Stätten Roms beweist es unwiderleglich: Die Glanzschilderungen müssen erdichtet sein. Die Seite der Quellenberichte, die uns eine Weltstadt Rom vor die Augen zaubern möchte, ist erlogen. Denn es ist religionspsychologisch einfach unmöglich, dass die immerhin auch nach dem angeblichen Wegzug der Päpste von Rom noch christlich empfindende Bürgerschaft ihre ehrwürdigsten Kultstätten mit eisiger Gleichgültigkeit langsam in sich zusammenstürzen ließ. Wären auch nur ein paar tausend Einwohner damals in der Stadt gewesen, sie hätten St. Peter niemals zum Viehstall werden lassen. Und nun soll Rom sogar eine Welthauptstadt gewesen sein, mit so zahlreicher Bürgerschaft, dass Heere von 22.000 Mann aufgestellt werden konnten. Und gerade für ihre Hauptkirchen soll diese Weltstadt urplötzlich jedes Interesse verloren haben. Denn es gab immerhin noch eine ganze Reihe von anderen, minder bedeutsamen Kirchen, die nach dem vorher schon erwähnten Verzeichnis in ordnungsgemäßem Zustande gehalten wurden. Einzelne Quellenangaben wollen uns heute zwar glauben machen, auch an den Hauptkirchen seien gelegentlich Reparaturen vorgenommen worden. Aber wir kennen ja das fabelhafte Ergebnis der Reparaturen zur Genüge. In der Laterankirche und in St. Peter, beziehungsweise auf ihren grasbewachsenen Trümmerhaufen, weideten die Kühe.